5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Hallo Ursula. Wie war denn dein Urlaub? Tag, Tanja. Frag nicht. Wieso? Du hattest doch Urlaub. Ja, aber wir waren nicht weg. Was ist denn passiert? Ich hatte Urlaub, aber Bernd nicht. Zu viel Arbeit in der Firma. Wir waren die ganze Zeit zu Hause. Ach, das tut mir aber wirklich leid.